Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. The connotations where it might have been. Could it be some magic generating a mess we're in? Understand that language breeds stereotypes. But what's the explanation for the malice, for the spite? Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. I wasn't brought here, I was born. Circumcised, heretic, allegiance sworn. Does this mean I to take such shit for being thirsty now? I ain't part of no conspiracy, I'm just your average Joe. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Represents everything I hate. The salt shoved in your mouth, it cleansed the mind. A vast majority of sheep, a blood in color, sides and bleach. Constricting vein, the blood flow to the brain flow. They're so fucking ordinary white. Don't call me white. Oh, we're better off this way. Ja, jetzt auch hallo von mir aus dem Homestudying oder Studioing, wie auch immer. Ja, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, können wir uns nicht immer zusammensetzen, um die Sendung zu machen. Deswegen habe ich jetzt meinen Teil der Sendung zu Hause aufgenommen und dem Kollegen zugespielt. Eigentlich hatte ich das Thema mal wieder, das alte leidige Thema, in die Media links unten und die Geschichte mit dem Radio Dreieckland. Dann kam aber noch eine Hörerin auf mich zu und fragte mich, ob wir nicht mal was zur letzten Generation machen wollen. Und da wir ja gerne auf die Wünsche unserer HörerInnen eingehen, habe ich jetzt noch einen kleinen Beitrag dazu. Es ist ja immer noch Thema, letzte Generation, Klimawandel. Im Endeffekt verbessert sich es auch gerade nicht. Es gibt viel Kritik an der letzten Generation, auch viel Kritik, die ich teile. Ich teile aber nicht die Kritik, die so in den Medien verbreitet werden, beziehungsweise von denen berichtet wird. Und auch, nein, das ist nicht die Klima-RAF und es sind keine Terroristen und so weiter und so fort. Aus Zeitmangel habe ich mich damit auch jetzt auch nicht so wirklich viel beschäftigt. Vielleicht so meine eigene persönliche Meinung zur letzten Generation. Also ich finde sie inhaltlich ziemlich platt. Auch die Forderungen sind mir nicht radikal genug, dass sie den Straßenverkehr stören oder irgendwelche geschützten Gemälde mit Kartoffelbrei zuschmieren. Kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt was dagegen, Straßen zu blockieren. Klar kommen dann Leute nicht zur Arbeit und es ist jetzt nicht, ja, die ArbeiterInnen sind dann sauer auf uns und bla bla bla, wenn wir sowas machen. Das ist ein schwieriges Thema. Also ich halte es für sinnvoll, auch mal den kapitalistischen Normalalltag einfach zu stören. Aber wie gesagt, inhaltlich finde ich es jetzt nicht so prickelnd, was da kommt, auch die Forderungen nicht radikal genug. Aber so zu provozieren und mal stunk zu machen, finde ich eigentlich gut. Was mich noch sehr stört, tendenziell, ist, es ist schon sehr so Weltuntergang. Da ist keine Utopie dahinter, also da ist keine Alternative. Also es ist schon alles sehr systemkonform. Es wird so sehr gebittet darum, dass die, die in unserem System irgendwie angeblich was verändern könnten, inwieweit sich da wirklich was Grundlegendes, Sinnvolles verändern kann, sei dahingestellt. Aber dieses komm, liebe Politik, setz mal ein paar Sachen um, ist mir auch ein bisschen zu reformistisch. Klar, natürlich kann man über den Sinn, Reform zu erkämpfen, kann man auch diskutieren. Ja, aber das ist so meine Meinung, einfach so aus dem Bauch heraus. Um jetzt ein bisschen was Fundierteres zu bringen, also die offene anarchistische Vernetzung in Leipzig hat auf Indymedia Deutschland, also de.indymedia.org, einen Kommentar veröffentlicht. Sie sagen aber auch gleich, das ist keine Meinung von der anarchistischen Vernetzung als Ganzes, sondern von einer kleinen Gruppe davon. Meine Idee wäre jetzt, ich lese da mal rein und gebe vielleicht Kommentare dazu. Und vielleicht sind es auch nette Gedanken, die da drin sind, die euch bei der Debatte weiterbringen. Was ich an dem Text ganz gut finde, also es ist nicht nur eine Kritik an der letzten Generation, sondern auch wie in der Szene damit umgegangen wird, also bei Anarchistinnen, Anarchisten und aber auch in der radikalen Linken. Die letzte Generation polarisiert, von Politik und Medien wird geschimpft, gedroht und gehetzt. Aktivistinnen von LG werden vermehrt angegriffen, sind maßloser Repression ausgesetzt und es wird eine Klima-RF herbeifantasiert. Da vielleicht auch gleich, ja, diese maßlose Repression ist schon krass. Also ich finde auch, wie das gerechtfertigt wird, ohne, also auch von Linken, ohne, dass da überhaupt drüber nachgedacht wird, dass sowas kann auch uns treffen. Also Repression gut zu finden ist immer scheiße. Auch wenn es zum Beispiel auch mal Nazis trifft, so, wo ich jetzt auch nicht die verteidigen würde, aber da werden halt Mittel angewendet, die einfach so meiner Meinung nach nicht gehen. Also Knast wegen Blockade, geht nicht. Aus linksradikalen Kreisen ist wenig zu hören. Jeglichen Protest, den wir nicht initiieren oder beherrschen, stehen wir skeptisch bis ablehnend gegenüber. Wenn wir uns doch mal zu der Thematik äußern, werden die LG-Aktivistinnen entweder von oben herab als brave Öko-Bürgerkids belächelt oder gleich als Feind ausgemacht. Sie würden Protest emotionalisieren, nur die armen ArbeiterInnen nerven oder ihre Leute verheizen. In Klammern haben sie noch gesetzt, vielleicht mal an die eigene Nase fassen. Ja, wie viel Bürgerkiddies bei der radikalen Linken irgendwie rumspringen und sich dann groß als ArbeiterInnen ausspielen und Arbeiterklasse. Ja, da haben sie einen Punkt getroffen. Trotzdem so jetzt, das Leute verheizen, ja, das spricht mich an, die Kritik an der letzten Generation. Ich stehe nicht so auf Aktionen, wo eigentlich von vornherein klar ist, dass man von Cops geschnappt wird und mit einer Strafe oder einer Verwarnung rechnen muss. Also so sich hinsetzen und festkleben, in dem Fall sogar festkleben, war nie mein Ding. Ich bin ein Freund von lieber auch mal schnell wegrennen können oder sich halt wehren. Dazu muss gesagt werden, wenn wir uns die Fakten zur Klimakrise anschauen, ist eine gewisse Emotionalität verständlich und die ArbeiterInnenklasse ist hierzulande leider von sehr vielem genervt. Von linken Demos, genauso wie von Streiks bei der Deutschen Bahn. Gerade die meisten Anarchos, die seit Jahren Bahnsabotagen bejubeln, um Menschen aufzuwecken oder zu stören, sollten ganz still sein oder sich an der Diskussion um Schuld an Kapitalismus und Klimakrise beteiligen und ihre Revolutionskonzepte ohne Sympathien der Massen vorstellen. Ja, genau, da ist ja da gerade der Punkt. Man verschreckt sozusagen die Leute, die man eigentlich erreichen will. Aber Aktionen von den Genossen oder Genossinnen, die ein bisschen radikaler sind, genauso den Ablauf stören, wird nicht kritisiert. Ich meine, ich persönlich finde es ja gut, wenn mal gestreikt wird und die Bahn nicht fahren oder irgendwie ich halt aus irgendwelchen Gründen nicht so schnell zur Arbeit komme. Hat leider in unserer Gesellschaft ein bisschen was mit der Mentalität der Menschen zu tun. Schaffe, schaffe. Und ja, es gibt halt keine Alternative, wo sich die Menschen vorstellen können, weswegen sie da meistens auch keine Solidarität, einen Streik, den ihr Alltagsleben einschränkt oder sowas, gut finden zu können. Aktionen von LG fanden vermehrt auch nicht mehr nur gegen ArbeiterInnen gerichtet statt, sondern ebenso an Flughäfen, dem Bundestag und unzählige Firmengebäuden. Die LG lernt dazu und fängt an, sich stärker auf die Hauptcharaktere der Klimazerstörung zu fokussieren. Dies zeigt auch, soziale Protestbewegungen sind lernfähig. Wenn Leute sich nun für ihre Überzeugung verhaften lassen, kann man das natürlich besonders schlau finden. Unseren Respekt für ihre Entschlossenheit und Konsequenz haben sie aber durchaus. Und ihre freie Entscheidung, genau das zu tun, sollten wir ihnen auch nicht absprechen, auch wenn ihre internen Strukturen durchaus zu kritisieren sind. Ja, ihre freie Entscheidung muss man akzeptieren. Gut finden muss ich es nicht, weil es natürlich auch die Solidaritätsstrukturen in Beschlag nehmen. Aber sie sprechen die Strukturen an, die auch hierarchisch organisiert sind, also nicht basisdemokratisch. Damit kann ich mitgehen. Auch, dass soziale Protestbewegungen lernfähig sind. Sie kommen auch im Text noch auf einen Punkt, den ich wichtig finde, der damit zu tun hat. Ich würde jetzt schon mal jetzt sagen, ja, was das Problem ist, die radikale Linke oder Anarchistinnen, kam ja auch schon, die Kritik kommt meistens von oben herab und sobald es nicht der eigenen Weltanschauung entspricht, hält man sich da raus und macht lieber gar nichts. Genau, aber weiter im Text. Sprechen es auch gleich an. Manches an der oben genannten Kritik mag dennoch zutreffen. Trotzdem, wir sollten uns erst einmal freuen, dass es Menschen gibt, die erkannt haben, einfach nur demonstrieren hilft nichts. Wir brauchen direkte Aktion. Und zwar Aktionen, die wehtun, die Aufmerksamkeit erregen und provozieren. Nichts anderes haben die Spaßguerilla und Kommunikationsguerilla in den 60er und 80er Jahren gemacht. Und das ist es, was LG tut. Wir sollten anerkennen, dass a. sie andere Teile der Gesellschaft nicht nur erreichen, sondern auch motiviert haben, aktiv zu werden. Es sind außerdem in der LG viel mehr ältere Menschen aktiv im Vergleich zu unserer Szene. Sie kontinuierlich hier aufmerksam auf die Klimakrise in der Öffentlichkeit schaffen. Sie immer wieder neue Aktionsformen ausprobieren, während klassische linken Gruppen oft nicht einfällt als Demo. Ja, ja, also ältere Menschen in Karlsruhe zumindest so kenne ich viele, aber die sind vielleicht auch nicht mehr so aktiv. Punkt A würde ich nur teilweise zustimmen. Und ob die jetzt so viel andere Bevölkerungsgruppen erreichen, würde ich mal in Frage stellen. Die kontinuierliche Aufmerksamkeit, das mag stimmen, aber sie schaffen es nicht, diese Aufmerksamkeit in die richtigen Bahnen zu lenken. Also es wird sich dann doch meistens mehr über die Aktion aufgeregt, als inhaltlich über Maßnahmen gegen die Klimakrise diskutiert. Aber natürlich ist dann doch so, dass so die Klimakrise zumindest immer mal wieder mit drinsteckt, wo ich aber denke, die Medien sind voll von Klimakrise zum Teil. Weiß ich jetzt nicht. Gerade weil ihre Forderungen oder ihre Lösungsvorschläge meiner Meinung nach auch nicht wirklich radikal sind. Also ich will jetzt hier auch keine Lösungsvorschläge bringen. Kann ich vielleicht zum Schluss noch was dazu sagen. Dass sie bei unter Punkt C neue Aktionsformen ausprobieren, ja, sei dahingestellt, machen auch immer nur das Gleiche. Aber ich teile die Kritik, dass Demo also eine Demonstration oder eine Kundgebung jetzt auch nicht das Nonplusultra ist und eigentlich auch nicht wirklich viel bewegt, wenn jetzt nicht mal 200.000 Leute auf der Straße sind. Was wir aber wahrnehmen, ist entweder Schweigen oder gar Boykottaufrufe und verbalradikales Draufhauen. Zum Beispiel gab es, nachdem die LG in einem hier nicht genannten Ladenprojekt einen Vortrag gehalten haben, einen Shitstorm, selbsternannter radikaler Linker. Der Wunsch war, diese Gruppe bitte in keinster Weise zu unterstützen. Wir sollten uns nicht einreihen in die Welle der Diffamierung und Hetze seitens Medien und Politik. Wir sollten nicht von Klimaklebern sprechen oder uns auf das Gerede von einer Klima-RAF einlassen. Lasst uns stattdessen beim relevanten Thema bleiben. Das Verheizen von Mensch und Umwelt zum Zweck des Profits. Wir sollten unsere Diskussionskultur gründlichst überdenken, in der wir auf dem Gipfel des Berges der Moral stehen und alle hinabstoßen, die auch nur ein Fuß unter uns sind. Wir haben nicht die Weisheit gefressen und nicht die Lösung für alles. Wir sollten daher auch aufhören, so zu tun, als ob dies der Fall wäre. Ja, diese Kritik an der Szene kann ich so weitestgehend zustimmen. Ich fand auch das mit dem Ladenprojekt, wo ein Vortrag gehalten wurde, den Punkt schwierig. Also ich glaube, da sind ja Leute schon irgendwie für ein Thema zu begeistern. Vielleicht kann man ja probieren, da ein bisschen was in die Gruppe reinzutragen, in die letzte Generation. Halte ich aber eigentlich auch für schwierig, aber so grundsätzlich, gerade wie sie aufgebaut sind, das sind ja die Basisgruppen jetzt nicht so, dass dich da reinhockst und das ist basisdemokratisch und du kannst da dann eigene Inhalte, die haben ja schon ein Programm. Also das schätze ich jetzt nicht so ein, aber grundsätzlich stimme ich der Kritik zu, dass ich radikale Linke bzw. Anarchistin gerne so über andere Leute stellen, die jetzt nicht die gleiche Ideologie haben, beziehungsweise auch bei GenossInnen, die vielleicht noch nicht 1000 Bücher gelesen haben und noch nicht schon 10 Jahre dabei sind. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Natürlich müssen wir LG weiterhin kritisieren. Neben internen Hierarchien und Eventaktionen, auch wieder in Klammer, dies trifft auf den größten Teil der linken Gruppen zu, wieder hier auch Selbstkritik, haben wir vor allem inhaltlich Kritik. Sie schaffen es nicht, die Aufmerksamkeit, die sie generieren, mit Inhalten zu füllen. Es bleibt bei einer Appellpolitik und Minimalforderung, die man bei vielen Aktionen gar nicht wahrnimmt. Es fehlt an Radikalität und Analysen. Es ist eine Protestbewegung, die keine neuen Strukturen hervorbringt und keine revolutionäre Perspektive anbietet. Stimme ich zu, soweit. Unsere Kritik sollte aber auf eine vernünftige, sachliche und ja, auf solidarische Art und Weise angebracht werden. Wir sollten mit ihnen diskutieren und blinden Flecken als auch Schwächen ihrer Konzepte aufzeigen. Und dabei sollten wir nicht erwarten, dass sie am Ende genau die gleiche Meinung wie die linke Splittergruppe XY haben. Ja, stimme ich zu. Ich kenne die Leute hier jetzt in Karlsruhe nicht, ob das möglich wäre. Und ob es da was bringen würde, bin ich vielleicht auch der falsche Mensch. Aber wenn da Leute wirklich Lust haben, zum Beispiel Leute vom Klimakollektiv, hallo, wenn ihr es hört, vielleicht habt ihr ja mal Lust, mit den Leuten zu quatschen. Grundsätzlich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da nicht zu frustriert werden würde. Weiter. Mehr noch, wir sind der Meinung, wir könnten uns von ihrem Aktionismus eine Scheibe abschneiden. Stimmt, vielleicht nicht diese Aktion. Und vielleicht sollten wir auch ein Stück auf sie zugehen, so wichtig radikale Inhalte auch sind. Und die kommen nicht über Nacht, ohne direkte Aktion, die provokant sein müssen, bleiben diese bedeutungslos. Es hat immer auch spektakuläre, provokante, störende und kreative Aktionen gebraucht, um Gesellschaft zu verändern und Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, sage ich auch immer. Wie wäre es, wenn linke Gruppen anstatt passiv zu kritisieren, mal vermehrt eigene Aktionen starten, sich mit eigenen Aktionen und Inhalten an Aktionstagen beteiligen? Wie wäre es denn, das nächste Mal 500 Linksradikale anstatt auf die nächste Demo zu latschen, ebenfalls anfangen würden, Autobahnen zu blockieren, sich am Ring, am Flughafen oder im Gerichtssaal festzukleben? Ja, keine Ahnung, ich könnte mir andere Sachen noch vorstellen. Lassen wir mal so stehen. Zum Abschluss. PS, einige von uns haben eine starke Kritik an der massenfeindlichen Aktion der letzten Generation. Trotzdem müssen wir unsere Beziehungen zu neuen sozialen Protestbewegungen, unsere Diskussionskultur und Aktionsformen massiv überdenken. Grundsätzlich ja, aber wie gesagt, das kam ja auch im Test, Kritik an den massenfeindlichen Aktionen der letzten Generation, ist die Frage, ob es immer so massenfreundlich sein muss. Was man ja auch in der Geschichte gelernt hat, kann man auch mit provokanten, massenfeindlichen Aktionen irgendwann mal erstens mal Schlimmeres verhindern, auch wenn die Leute es nicht geil finden. Oder halt auch mit so provokanten, massenfeindlichen Aktionen vielleicht dann doch nach einer Zeit Massen für sich gewinnen, wie auch immer. Weil die Leute merken, es tut sich was. Ja, das war jetzt der Text von dem Vernetzungstreffen in Leipzig. Ich muss sagen, ja, da stecken ein paar wirklich gute Gedanken drin, die man natürlich ausformulieren kann. Bin auf ein paar Punkte eingegangen. Jetzt will ich nochmal Musik spielen. Spielen. Dann spiele ich Sounds Can't Cheap Karma. 1, 2, 3, go, I've got an ego, it won't let me go, what am I gonna do? A, B, C, D, paranoia's killing me, I'm dying on the aching feet, what a way to go. Roll up, people always stroll up, so why don't they grow up? No, thank you. Big cats, small cats, some cats are fat cats, those cats are bad cats, what we gonna do? There's an awful lot of people in the world today. There's an awful lot of trouble on the streets these days. And it doesn't seem to matter what you do or say. If a change is gonna happen, gotta help it on its way. A change's gotta come before too long, I know. The peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. You don't trust me and I don't trust you. I bet you wish you did and I know I do. Why have you got secrets? Cause I know you have. If you've got something to hide then it must be bad. A change's gotta come before too long, I know. Peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. Fuck, it's not my home. From my cursey books to cap our pants. Das war Guerilla mit so einer Antifaschista. Da werde ich ein bisschen nostalgisch. Waren eigentlich immer recht gute Konzerte mit den Leuten. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe ja ein Thema vorgeschoben, das ich so spontan mit reinbringen wollte, wie ich ja schon gemeint habe. Und zwar geht es jetzt mal wieder um das Thema Indie Media links unten. War eine super Seite, eine Open-Posting-Seite von einem Haufen Menschen, also von einer Bewegung von unten. Da haben sich linksradikale Anarchistinnen bis auch Linksliberale getummelt und haben von ihnen Aktionen berichtet, haben diskutiert über Theorien, über Aktionsformen. Wie ihr ja in den letzten paar Sendungen schon gehört habt oder über andere Medien mitbekommen habt, wurde das verboten. Und wie wir auch schon berichtet haben, gibt es da noch ein Archiv. Dieses Archiv wurde mal von einem Menschen vom Radio Dreieckland verlinkt. Da hatten wir auch letzten Monat darüber berichtet. Könnt ihr nachhören unter radioa.noblogs.org. Also die Sendung Repression Staatsgewalt, Radio Dreieckland, Lina links unten und warum der Staat die Gewalt braucht. radioa.noblogs.org. Dort findet ihr auch einige Links zum Thema, zum Beispiel unter freie-radios.net Audiobeiträge euch anhören könnt. Allgemein könnt ihr euch zu dem Thema bei rdl.de, die haben eine Extra-Seite, da könnt ihr auch Spenden nachschlagen, also die Seite vom Radio Dreieckland, das Freie Radio in Freiburg. Aber wieso haben wir das jetzt? Wieso haben wir das jetzt diesen Monat schon wieder als Thema? Und zwar hört es nicht auf, der Staat lässt nicht locker wegen, ja, wir haben ja schon drüber berichtet, aber jetzt gab es wohl wieder Hausdurchsuchungen, weil, wenn man so ein Archiv verwaltet von einem verbotenen Verein, ihr wisst ja, worum es geht, dann muss man die Nerven, die Leute mit Repression vollscheißen. Und zwar gab es dort in Freiburg wieder Hausdurchsuchung, genau am 2. August. Und da gab es dann auch eine Kundgebung in Freiburg am 5. August. Da gibt es Redebeiträge, die erzählen das alles nochmal ein bisschen, was da passiert ist. Auch für euch zur Erinnerung, worum es bei der Sache geht. Ich finde gut, dass es da eine Kundgebung gegeben hat. Würde ich mir in Karlsruhe auch wünschen, dass vielleicht auch mal Aktion zu der ganzen Thematik stattfindet. Also nicht nur, dass wir öfters darüber berichten, sondern dass sich das Leute vielleicht auch zu Herzen nehmen und vielleicht mal was Schönes machen. Gerade weil ja meines Wissens der Prozess gegen den Menschen von Radio Dreieckland ja in Karlsruhe auch stattfinden werden soll. Wir starten jetzt mit der Thematik, also zu der Kundgebung in Freiburg, wo sich bis zu oder um die 100 Menschen mit den Betroffenen der Hausdurchsuchung, mit in die Media links unten und mit den Menschen von Radio Dreieckland solidarisiert haben. Auf der Seite von Radio Dreieckland könnt ihr die Beiträge, die ich euch jetzt abspielen werde, weil ich bin ja faul und die haben sich da ein bisschen mehr Zeit gegeben, um die Redebeiträge zu schreiben. Und man muss ja nicht immer alles neu schreiben, erfinden, wie auch immer. Genau, also los geht's. Die Durchsage richtet sich an die Personengruppe auf dem Theatervorplatz. Dem Augenschein nach beabsichtigen Sie, eine Versammlung durchzuführen. Dies korrespondiert mit Veröffentlichungen im Internet und sozialen Medien. Sie haben allerdings vergessen, Ihre Versammlung ordnungsgemäß bei der Versammlungsbehörde anzumelden. Aus diesem Grund ist uns auch keine Versammlungsleitung bekannt. Damit Sie Ihre Versammlung ordnungsgemäß durchführen können, fordere ich Sie auf, einen Versammlungsleiter oder eine Versammlungsleiterin zu benennen und zur Absprache des weiteren Verlaufs zur Einsatzleitung der Polizei zu entsenden. Diese befindet sich am Rande des Platzes der Alten Synagoge bei den Fahnenmasten. Ende der Durchsage. Das war jetzt gerade die erste Durchsage der Cops. Ich muss jetzt noch mal kurz was dazu sagen, weil ich es eigentlich super finde oder spannend, dass sich das in Freiburg so durchgesetzt hat seit Jahren, dass die nichts mehr anmelden. Ihr hörtet die erste Durchsage und nach der dritten haben die Kunst dann einfach irgendwie so ein paar Auflagen vorgelesen, die sie gerne hätten und die Kundgebung konnte stattfinden. Würde ich mir für mehrere Städte wünschen, dass das so ablaufen kann. Und zum Glück habe ich das eingebaut, weil ich habe nämlich noch ein bisschen was vergessen und ein bisschen was Blödsinniges erzählt. Also ich habe ja gemeint, irgendwie die Hausdurchsuchungen wurden gemacht bei den Menschen oder es hätte so rüberkommen können. Die Hausdurchsuchung hat bei den Menschen stattgefunden, weil sie mit in die Media links unten irgendwas zu tun hätten oder das Archiv am Laufen halten. Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber die Cops suchen dann natürlich bei den Leuten, wo sie vermuten, dass die was damit zu tun haben. Aber ich wollte mich dazu nicht äußern, ob die wirklich irgendwas in der Hinsicht gemacht haben oder wie auch immer. Genau, das ist das Erste. Und das Zweite, was ich vergessen habe, jetzt drehe ich nochmal einen Schlenker, es tut mir leid. Und zwar, wenn wir ja gerade schon bei unserem Blog waren, habe ich vergessen, passt auch ein bisschen zur Sendung, was ich jetzt sagen will. Und zwar haben wir auf unserem Blog, also Werbung in eigener Sache, wir haben einen Vortrag mitgeschnitten, die von Annika, dem anarchistischen Netzwerk Karlsruhe mitorganisiert wurde, also von Menschen davon, und zwar mit Menschen aus Chile, waren auf dem Weg nach St. Imier, waren auch in Leipzig und in anderen deutschen Städten und haben da Vorträge gemacht. Und da Karlsruhe Richtung Süden auf dem Weg liegt, haben sie bei uns noch einen Halt gemacht in Karlsruhe. Der Vortrag unter dem Titel Revolten, Volksmacht und anarchistische Vorschläge für unsere Gegenwart und Zukunft haben wir mitgeschnitten, geht 1,5 Stunden. Der Vortrag, der Mitschnitt, findet ihr auf radioa.noblogs.org. Das jetzt aber nur, weil nach diesem Beitrag es gleich weitergeht mit einem Interview, das ich im Vorfeld geführt habe, mit einem Menschen, der in St. Imier war. Und ihr kennt auch die Stimme von diesem Menschen. Ja, jetzt bla bla bla bla bla. Wieder voll abgelenkt vom Thema. Jetzt kommen die Redebeiträge zu dem eigentlichen Thema. Links unten in die Media und die Hausdurchsuchung und Radio Dreieckland. Also, ich bitte um eure Aufmerksamkeit, denn hier ist es wieder passiert, was gerade nicht mal ein Jahr her ist, aber es ist vor 3 Tagen wieder passiert. In Freiburg wurde geratzt. 4 Wohnungen wurden frühmorgens durchsucht. Vermummte LKA und BFE-Cops rammten Eingangstüren ein und stürmten schreiend in 4 Freiburger Wohnungen, fesselten Betroffene und klauten alle digitalen Geräte, die sie finden konnten. Technik im Wert von um die 10.000 Euro haben sie mitgehen lassen. Der Anlass? Links unten, mal wieder. So wie 2017, wo Staatsschergen in Freiburg einen Raubzug durch 4 Wohnungen und das autonome Zentrum KTS veranstalteten und Geräte und Geld im Wert von 80.000 Euro geklaut haben. Und wieso das? Weil das Bundesministerium gerade das wichtigste Medium der linksradikalen Bewegung verboten hatte. Links unten in die Media. Schon damals war diese Zensur ein krasser Angriff auf soziale Bewegungen und ein besorgniserregendes Zeichen in Richtung autoritärem Staat. Das, was im autonomen Zentrum damals alles geklaut wurde, musste das BMI wieder zurückgeben, weil das Verwaltungsgericht 2020 entschieden hat, dass die Razzia der KTS illegal war. Die beschlagnahmten Computer und Sticks konnten die Cops nicht entschlüsseln. Und ihre Scheißermittlungen wegen einer vermeintlichen Bildung einer kriminellen Vereinigung haben sie im Juli 2022 aufgegeben. Links unten ging damals offline. Das war ein schwerer Schlag für unsere Bewegung. Die Open Posting Plattform war ein Medium, in welchem Geschichte von unten geschrieben, diskutiert, debattiert und sich gestritten wurde, wo Recherchen über rechtsradikale Strukturen, Termine und Aktionsberichte veröffentlicht wurden, wo wir uns gegenseitig informierten, wo wir von und miteinander lernen und Bewegung weiterdenken konnten. 2020 stellten unbekannte Leute die Seite als Archiv wieder ins Netz. Das Links-Unten-Archiv gibt es bis heute immer noch. Dort kann Mensch zwar nun nichts mehr posten, die Seite ist und bleibt aber trotzdem ein zentraler Beitrag zur Geschichtsschreibung rund um soziale Bewegungen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Diese wichtige Dokumentation gilt es unbedingt zu erhalten, denn nur vergessene Kämpfe sind verlorene Kämpfe. Im Januar diesen Jahres zeigten die Repressionsbehörden wieder, was sie von unbequemen, linken, unabhängigen Medien und der Pressefreiheit halten. Mit Ermittlungen gegen das Freie Radio, Radio Dreieckland in Freiburg und Razzien bei zwei MitarbeiterInnen und im Radio selbst. Warum? Wegen eines Beitrags mit einem Link aus diesem Archiv. Die Klage gegen den RDL-Redakteur, die auf die Razzien folgte, wurde im Mai vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe nicht zugelassen. Aber der Karlsruher Staatsanwalt Graulich, der in Baden-Württemberg für seine radikalen Auftritte gegen linke AktivistInnen in Gerichtsprozessen bekannt ist, legte Beschwerde ein. Daraufhin ließ die nächste Instanz in Stuttgart einen Gerichtsprozess darüber zu. Der Prozess steht noch aus, voraussichtlich im Januar oder Februar 2024. Haltet die Ohren offen. Und nun fühlt sich dieser Karlsruher Staatsanwalt von der Zulassung seiner Klage wohl beflügelt und wirft den Betroffenen der Razzien von 2017 vor, für das Links-Unten-Archiv verantwortlich zu sein. Dass die Ermittlungen von 2017 wegen des Betreibens von Links-Unten eingestellt wurden, scheißegal. Das Archiv wird von vielen Kollektiven online gehalten, wie zum Beispiel von Tachanka, Inventati und Autistiki. Auch das scheint hier keine Rolle zu spielen. Für das Archiv ist die Bewegung verantwortlich, auch dafür, dass es online bleibt. Dass jetzt eine Handvoll Leute dahinter stecken sollen, ist einfach nur lachhaft. Nachdem der Staat links unten verboten hatte, ist seinen Schergen nun daran gelegen, die weiterhin im Archiv dokumentierte Geschichte unbequemer linker Bewegungen aus den digitalen Geschichtsbüchern zu radieren. Diese erneuten Razzien in Freiburg sind ein Angriff auf all die widerständigen Positionen und Momente, niedergeschrieben auf links unten und darüber hinaus. Ihr könnt unsere Plattform platt machen, aber unsere Geschichte werdet ihr uns nicht nehmen. Schämt euch für diese Scheißaktion. Wir sind alle links unten in die Media. Wir wünschen den Betroffenen der Razzien viel Kraft. Links unten in die Media! Wir sind alle links unten in die Media! Machst du noch einen? Gerne. Ja, ich würde mich so ein bisschen eher in der Form an einen eher journalistischen Kommentar zu diesem ganzen Geschehen machen. Genau, dieser folgt jetzt von Radio Dreieckland. 2017 wurde in die Media links unten verboten, über den Umweg des Vereinsrechts. Die Behörden ignorierten damit, dass es sich um ein Medium handelte. Auch rein rechtlich betrachtet hätte es deutlich mildere Mittel gegeben, als die ganze Plattform zu verbieten. Gegen strafrechtlich relevante Artikel, die nur ein Bruchteil der breit gefächerten Inhalte ausmachten, hätte einzeln vorgegangen werden können, wenn man denn gewollt hätte. Das Verbot war ein Schlag gegen die Medienfreiheit. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe betrieb in der Folge ein Strafverfahren gegen eine angeblich bestehende kriminelle Vereinigung, die Indymedia links unten betrieben haben soll, konnte aber keine Beweise gegen die Beschuldigten finden. Also musste sie das Ermittlungsverfahren letztes Jahr einstellen. Genau diese Staatsanwaltschaft will bestimmen, wie über die eigene juristische Niederlage berichtet werden darf. Sie kriminalisiert uns, kriminalisiert Radio Dreieckland für eine Nachricht mit Link auf das Archiv von links unten in die Media. Obwohl das Archiv sowieso per Suchmaschine leicht auffindbar ist und auch zahlreiche andere Medien das Archiv verlinkt haben. Der Prozess dazu steht noch bevor. In diesem Zug fasste das Oberlandesgericht Stuttgart einen skandalösen Beschluss. Es zitierte darin die RDL-Meldung teilweise falsch, schrieb angebliche Infos zu links unten von Wikipedia ab und machte aus dem Links-Unten-Archiv einfach eine Weiterbetätigung der verbotenen Vereinigung. Und diesen Beschluss nutzte die Staatsanwaltschaft jetzt auch noch aus, um nochmal 4 Wohnungen in Freiburg zu durchsuchen, in die Privatsphäre von zahlreichen Personen einzudringen und ihnen vorzuwerfen, dass sie für das Archiv von links unten in die Media verantwortlich seien. Die Durchsuchungen geschahen, wir haben es gehört und berichten zufolge, auf äußerst brutale Art und Weise. Christian Rath schrieb dazu unter anderem in der Badischen Zeitung, die auch den Link zum Archiv setzte: Das Ermittlungsverfahren ist einigermaßen kurios, da das monierte Archiv schon seit April 2020 im Netz zugänglich ist. Und nachdem das letzte Ermittlungsverfahren gegen die 5 Personen erst vor einem Jahr ohne Ergebnis eingestellt wurde, ist unklar, warum die Beweislage nun 12 Monate später besser sein soll. Die Archivseite ist weiter frei zugänglich. So der Bericht in der Badischen Zeitung. Dass jenseits der Frage, ob die jetzt Durchsuchten wirklich in einem Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Archivs stehen, ein Archiv etwas völlig anderes ist als eine Open-Posting-Plattform, die verboten worden war, scheint den Behörden egal zu sein. David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die Radio Dreieckland in diesem ganzen Verfahren unterstützt, erklärt: Archive sind das Gedächtnis der Gesellschaft. Wer sie als Aufrechterhaltung einer verbotenen Vereinigung kriminalisiert, will Gedanken verbieten und Erinnerungen auslöschen. In Baden-Württemberg funktioniert die Kontrolle wild gewordener Behörden nicht. Das ist angesichts der absehbaren weiteren Verschiebung nach rechts und der Zuspitzung gesellschaftlicher Konflikte durch die voranschreitende Klimakatastrophe extrem beängstigend.